oder dass man dir Waisenkinder anvertraut hat, und dann musst du mit diesen Kindern so umgehen, wie Allah es verordnet hat. All dies sind anvertraute Güter. Und die Leute, denen Güter anvertraut worden sind, Amanat anvertraut worden sind, entweder sie händigen sie so aus, wie es sein muss, oder sie händigen sie eben nicht so aus, wie es sein sollte. Was denjenigen angeht, der die Amanat, die anvertrauten Güter, so aushändigt, wie Allah es von ihm verlangt hat, das ist derjenige, den Allah subhanahu wa ta'ala zweifellos belohnen wird. Denn Allah lässt nicht die Belohnung einer guten Tat verloren gehen, wie Allah es versprochen hat. Und weil er auch eine Pflicht erledigt hat, die Allah ihm auferlegt hat. Und ihr wisst ja, dass diejenigen Taten, die bei Allah subhanahu wa ta'ala am meisten zählen, am besten sind, sind die Pflichten, die Allah subhanahu wa ta'ala uns auferlegt hat. Die anderen Leute, die ihre anvertrauten Güter nicht aushändigen an die Eigentümer und nicht so verwalten, wie sie es machen müssten, entweder geschieht ihnen das, weil sie zu wenig dafür getan haben, oder sie können nichts dafür. Es kann beides sein. Manche Leute, ihnen wird etwas anvertraut, und zum Beispiel man vertraut dir zum Beispiel ein Fahrzeug an und leitest dir aus, und dieses Fahrzeug, was du jetzt hast, ist ein anvertrautes Gut bei dir, du sollst es bewahren, und es geht dann in deinen Händen kaputt. Also während du es benutzt, geht es irgendwie kaputt. Solange du nichts dafür kannst und solange du dieses Fahrzeug so behandelt hast, wie es einem Fahrzeug gebührt, dann garantierst du gar nichts und übernimmst keine Verantwortung. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, la damana ala mu'taman. Also jemandem, dem etwas anvertraut wird, der garantiert nicht. Also solange er natürlich nicht, also zu wenig dafür getan hat. Wenn allerdings er zu wenig getan hat, und zum Beispiel man vertraut dir eine Perle an, und diese Perle bewahrst du nicht auf, wie es sich gehört. Du lässt sie zum Beispiel, obwohl du weißt, dass Arbeiter rein und rauskommen aus deinem Haus, lässt du diese Perle auf dem Esstisch liegen, wo die Leute vorbeikommen. Und das sind Leute, die du nicht kennst, und du vertraust ihnen nicht, und eine Perle bewahrt man nicht einfach so auf. Wenn das dann verloren geht, garantierst du sehr wohl dafür, und du musst dann eben den Ersatz dafür leisten. Das ist im Diesseits, wenn du dann diese Amana, dem Besitzer, wieder ausgehändigt hast. Was ist allerdings im Jenseits der Fall, wenn du diese Amana nicht ausgehändigt hast? Wie wir gelernt haben, Allah subhanahu wa ta'ala behandelt niemanden ungerecht, und die Strafen im Jenseits sind entsprechend den Sünden, die man in diesseits verrichtet hat. Das sieht man zum Beispiel daran. Also die Strafen, auch die Belohnungen. Die Strafen, auch die Belohnungen. Zum Beispiel Leute, die gebetet haben und trotzdem in die Hölle kommen, so wird das Feuer nicht diejenigen Stellen am Körper berühren, die sich auf den Boden niedergeworfen haben. Das ist die Belohnung. Und genauso gut die Strafe, wie wir jetzt sehen werden, Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu berichtete uns, dass derjenige, der ein anvertrautes Gut seinem Besitzer nicht ausgehändigt hat, am jüngsten Tag wird Allah subhanahu wa ta'ala dieses anvertraute Gut ihm erschaffen, sodass er sehen kann, egal in welcher Form, und dann wird es in die Hölle geworfen, und dann wird er hinterher gehen müssen und muss diese Amana aus der Hölle nehmen. Man wird ihm sagen, nimm die Amana jetzt und händige sie seinem Besitzer aus, was du eigentlich schon hättest im Diesseits machen müssen. Und dann wird er in die Hölle gehen müssen. Und dann wird er die Amana auf sich laden müssen, tragen müssen. Und dann versucht er damit aus der Hölle rauszukommen. Und sie wird ihm immer wieder rausfallen. Und sie wird ihm immer wieder runterfallen und wieder in die Hölle runterrollen. Denn in der Hölle gibt es schiefe Ebenen, sodass die Sachen wieder tief reinfallen. Dies ist, wenn man nicht das macht, was Allah subhanahu wa ta'ala von einem verlangt hat. Und ihr seht, liebe Geschwister, wenn man diesen Vers sich einmal anschaut, und sieht, dass Allah subhanahu wa ta'ala nur einen Satz gesprochen hat und was sich dahinter verbirgt, wenn man das nicht tut, was Allah von einem verlangt hat. Er sagt nur, Allah befiehlt euch, anvertraute Güter ihren Eigentümern wieder auszuhändigen. Punkt, das war's. Und die Strafe, die kann man eigentlich sich nicht erdenken. Aber so wissen wir, dass wenn Allah etwas befohlen hat, dann muss man es eben ausführen. Ebenso hat Allah, und übrigens, die Besitzer ist egal, ob es ein Mushrik war oder ein Kafir war. Spielt keine Rolle. Und wenn man zwischen den Menschen richtet, muss man in Gerechtigkeit richten. Und was ist der Beweis dafür, dass es egal ist, ob es ein Mushrik war oder ein Muslim war? Ganz einfach, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam selbst hat ja die Eigentümer, die Güter aller ausgehändigt. Oder zumindest Ali ibn Abi Talib angeordnet, sie auszuhändigen, bevor er ausgewandert ist. Und es waren ja, die Besitzer waren ja keine Muslime. Und trotzdem hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam darauf geachtet, obwohl er von ihnen selbst sogar verfolgt wurde. Wie dem auch sei, und wenn man zwischen den Menschen richtet, muss man in Gerechtigkeit richten. Und hier sind wir bei dem Thema, was wir vorher schon angedeutet haben, und zwar, also im Unterricht vorher angedeutet haben, der Mensch, wenn er etwas urteilt, egal in welcher Sache, dann muss er das Urteil so fällen, wie Allah subhanahu wa ta'ala es gefällt. Und das bezieht sich eben nicht nur auf die Richter, die irgendwo im Gerichtssaal sitzen und ein Urteil fällen zwischen zwei Leuten, sondern auch du, wenn du richtest zwischen deinen Kindern oder zwischen anderen Leuten, musst du richten gemäß dem, was Allah subhanahu wa ta'ala herabgesandt hat. Und nicht einfach sagen, ich bin der Meinung, dass es so und so ist, obwohl Allah subhanahu wa ta'ala schon im Koran gesagt hat, was seine Meinung darüber ist. Und was bedeutet es, in Gerechtigkeit zu richten? In Gerechtigkeit zu richten bedeutet, gemäß der Scharia zu richten. Al-Sharia auf Arabisch bedeutet nichts anderes als das Gesetz. Und dieses Gesetz, man kann nur gemäß der Scharia richten, wenn man natürlich die Scharia kennt. Das heißt, wenn du nicht die Scharia kennst, darfst du nicht richten. Dann musst du schweigen und überlässt du die Entscheidung den Gelehrten. Denn wenn du das nicht tust, dann verfällst du genauso wie die Richter und genauso wie die Regierenden, wenn sie nicht richten, gemäß dem, was Allah herabgesandt hat, verfällst du genauso der Sünde. Und es ist nicht so, dass diese Verse sich nur, wie gesagt, auf die Regierenden beziehen würden oder die Richter. At-Tabari, rahimahullah ta'ala, der Imam der Tafsir-Gelehrten, schlechthin, Muhammad ibn Jarir al-Tabari, sagte, dass in diesem Vers sowohl die Regierenden angesprochen sind, als auch alle Leute, die ein Amt haben und dieses Amt müssen sie eben so ausführen, wie Allah subhanahu wa ta'ala es von ihnen verlangt hat. Also vertrauenswürdig müssen sie sein und die Amana, die man ihnen gegeben hat, dieses Antwort also gut, eben dieses Amt so ausführen, wie es von ihnen verlangt ist. Und nicht betrügen und nicht Leute ungerecht behandeln und nicht Leute bevorzugen aufgrund ihrer Herkunft oder sonst irgendetwas. Manche Gelehrte sagten, dass in diesem Vers nur die Regierenden erst einmal angesprochen sind. Und wir sagen, zweifellos sind die Regierenden angesprochen, aber nicht nur sie, denn Allah subhanahu wa ta'ala hat diesen Vers allgemein gehalten und nicht nur die Regierenden angesprochen. Was allerdings darauf hinweist, dass auf jeden Fall auch sie damit gemeint sind, ist eben die Aussage Allahs, wenn ihr zwischen den Menschen richtet, in Gerechtigkeit zu richten. Denn normalerweise, wer richtet zwischen den Menschen? Nicht jeder Hund und Kunz, sondern jemand, der ein Amt hat. Und dieses Amt hat er, weil er irgendeinen Regierungsposten hat. Und Allah weiß darüber am besten Bescheid. Allah sagte, wie trefflich ist das, womit Allah euch ermahnt? Wie trefflich ist das, womit Allah euch ermahnt? Wenn wir wirklich wüssten, wie gut es ist, was Allah subhanahu wa ta'ala von uns hier verlangt hat, und dass es zu unserem eigenen Gunsten ist, dass er uns etwas befiehlt, als zur Pflicht macht, damit, wenn wir es nämlich umsetzen, erstens ergeht es uns gut im Diesseits, weil wir das tun, was Allah von uns verlangt hat. Und Allah, wenn er ja etwas anordnet, ordnet er etwas für uns an, weil er weiß, dass es für die Menschen so am besten ist. Und dann geht es uns in diesseits gut und es herrscht Gerechtigkeit und es herrscht Ordnung und es herrscht Geschwisterlichkeit unter den Muslimen. Und wenn man sich abwendet, dann ist eben genau das Gegenteil der Fall. Und im Jenseits erlangt man seine Belohnung. Das heißt, hätte Allah subhanahu wa ta'ala diese Regelung, die er hier erwähnt hat, zum Beispiel als freiwillig gute Tat eingestuft, und als freiwillig hätte er gesagt, es ist besser für euch, wenn ihr das so und so macht, aber ihr müsst es nicht, dann wäre es für unseren eigenen Schaden gewesen. Also so ist es besser von Allah subhanahu wa ta'ala, dass er es zur Pflicht gemacht hat. Und das können wir zweifellos sagen, weil er es ja zur Pflicht gemacht hat. Deswegen muss es sehr gut sein. Gewiss, Allah ist allhörend und allsehend. Diese zwei Eigenschaften Allahs sind hier sehr angebracht, denn sie sind ein Ansporn für die Richtenden, gerecht zu sein, und eine Warnung für diejenigen, die denken, dass sie von Allah nicht gehört werden und dass sie von Allah nicht gesehen werden, dass sie eben sehr wohl von Allah gehört und gesehen werden. Denn Allah subhanahu wa ta'ala ist allhörend, das heißt, es gibt nichts, was er nicht hören kann, und Allah ist allsehend, es gibt also nichts, was er nicht sehen könnte, auch wenn noch so viele Wände zwischen dir und Allah sein sollten, trotzdem Allah subhanahu wa ta'ala kann dich trotzdem sehen, und dies, weil Allah subhanahu wa ta'ala eben der Allsehende ist. Dann lesen wir den nächsten Vers, den 59. Vers. O, die ihr glaubt, gehorcht Allah und gehorcht dem Gesandten und den Befehlshabern unter euch. Nachdem, also dass Allah subhanahu wa ta'ala hier die Gläubigen anspricht, beweist was? Dass Leute, die Allah gehorchen und dem Gesandten Satan gehorchen und den Befehlshabern gehorchen, das sind Leute, die Iman haben. Das ist also eine Eigenschaft der Mu'minin, Eigenschaft der Gläubigen. Und Allah nicht zu gehorchen oder dem Gesandten nicht zu gehorchen oder den Befehlshabern der Muslime nicht zu gehorchen, ist ein Beweis, dass der Iman eben nicht da ist oder nicht vollkommen ist. Je nachdem. Denn es ist ja nicht so, dass ein Mensch Allah immer gehorcht oder Allah nie gehorcht, sondern meistens ist der Fall, dass er Allah teilweise gehorcht und teilweise eben nicht gehorcht. Und wie wir wissen, sind die Sünden von unterschiedlichen Stufen. Es gibt Sünden, die zum Kufr führen, es gibt Sünden, die groß sind, und es gibt Sünden, die klein sind. Allah sagte, o, die ihr glaubt, gehorcht Allah und gehorcht dem Gesandten. Das bedeutet schon einmal, dass Allah subhanahu wa ta'ala etwas sagt und dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam Dinge sagt und dass das zwei verschiedene Sachen sind. Die sind für uns selbstverständlich, denn Allah spricht, das ist unser Koran, und was der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, das ist unsere authentische Sunna. Und beides sind somit Beweisquelle. Ja? Beides sind somit Quelle für Beweise. Und dann sagte er aber interessanterweise, und den Befehlshabern unter euch. Und er sagte nicht, also achtet mal auf die Worte, weil die Übersetzung ist richtig hier. Ja? Die Übersetzung ist genauso beabsichtigt. Und ihr glaubt, dann gehorcht Allah, gehorcht dem Gesandten und dem Befehlshabern. Und er hat nicht gesagt, gehorcht Allah und gehorcht dem Gesandten und gehorcht den Befehlshabern. Das dritte, gehorcht, fehlt. Es steht nicht da. Was heißt fehlt? Also Allah hat es nicht gesprochen. Und die Weisheit, die dahinter steckt, ist, Allah weiß am besten Bescheid, dass eben dass Allah subhanahu wa ta'ala zu gehorchen ist, gilt immer. Zweifellos. Also es gibt keine Situation, wo man Allah subhanahu wa ta'ala nicht gehorchen muss. Und dem Propheten sallallahu alaihi wasallam zu gehorchen, gilt auch immer. Es gibt keine Situation, wo man dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam nicht gehorchen muss. Aber er ist der einzige Mensch, dem man immer gehorchen muss. Er ist der einzige Mensch, dem man immer gehorchen muss. Aber den Befehlshabern gehorcht man nicht immer, sondern den Befehlshabern gehorcht man nur so lange, sie nicht dir befehlen, etwas Verbotenes zu tun. Und wenn wir sagen, den Befehlshabern gehorcht man, solange sie einem nicht befehlen, was Verbotenes zu tun, also nicht falsch verstehen, das bedeutet nicht, dass er zum Beispiel 10-mal ordnete einem an, etwas Richtiges zu tun, dann einmal macht er was, sagt er, macht was Verbotenes und dann gehorche ihm nie wieder. Nein, gemeint ist in dieser Sache. In dieser Sache, wenn ein Regierender, egal was es ist, ein König oder was auch immer, von dir etwas verlangt, was haram ist, dann darfst du diese Sache nicht tun. Ansonsten, wenn er von dir etwas verlangt, was kann er noch verlangen? Kann er etwas verlangen, was an sich mubah ist, was sowieso mubah ist? Das heißt, es ist weder etwas, was Allah subhanahu wa ta'ala dir gesagt hat, dass du tun solltest oder musst. Und auch nicht eine Sache, wo Allah gesagt hat, dass du zum Beispiel das nicht tun solltest oder verboten ist. Das ist mubah. In diesen Angelegenheiten musst du gehorchen, denn das ist der Sinn des Gehorchens den Befehlshabern gegenüber. Also noch einmal, um das zu betonen, dem Regierenden gehorcht man in Angelegenheiten, in denen die Angelegenheiten, die weder haram sind, ja, noch die wajib sind, sozusagen. Warum? Weil wenn sie haram sind, darfst du ihnen nicht gehorchen. Und wenn sie wajib sind, machst du es ja wegen Allah schon und nicht wegen dem Befehlshaber. Klar? Deswegen gehorcht man in Angelegenheiten, die mubah sind, die erlaubt sind, egal was sie sind und egal, ob es uns gefällt oder nicht gefällt. Sondern so hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam es uns eben aufgetragen, dass wir das tun müssen, selbst wenn sie Sünder sind und selbst wenn sie von dir dein Geld stehlen und selbst wenn sie dich schlagen und selbst wenn sie absichtlich die Gebete zu spät verrichten, in all diesen Fällen trotzdem musst du ihnen gehorchen, solange sie dir von dir nicht verlangen, etwas zu tun, was haram ist. Das ist unsere Aqida, im Gegensatz zu anderen Aqaid von Al-Khawarij oder von anderen Leuten, die eben zu Unruhen und zu Aufruhr aufrufen und am liebsten, auch wenn sie es nicht sagen, aber ihre Taten sprechen dafür, dass sie am liebsten das Blutvergießen der Muslime sehen würden. Allah subhanahu wa ta'ala sagte weiterhin erstmal noch eine Überlieferung, liebe Geschwister. Es gibt einen Imam der Tabi'in. Tabi'in, wie gesagt, das sind diejenigen, die mindestens einen Sahabi getroffen haben. Atta ibn Abi Rabah, rahimahullah ta'ala, ist ein Imam der Tabi'in gewesen. Ein Großer. Und Großer heißt was, haben wir gesagt? Ist jemand, der viele Sahaba getroffen hat. Und er sagte, dass er hat bis zu 200 Sahaba getroffen. Und als Abdullah ibn Abbas nach Mekka kam und auch als Abdullah ibn Umar, möge Allah mit ihnen allen zufrieden sein, nach Mekka kam, und das sind ja zwei Freunde des Propheten sallallahu alaihi wasallam, sagten sie jeweils: Ya ahla Mekka, o Leute, o Bewohner von Mekka, tajtami'una alayya wa indakum ata, sammelt ihr euch um mich herum, obwohl Ata unter euch ist? Und dies, liebe Geschwister, ist sicherlich eine Betonung seiner hohen Stellung unter den Gelehrten. Er, rahimahullah ta'ala, sagte, gehorcht Allah in diesem Vers bedeutet, folgt dem Koran. Und gehorcht dem Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, bedeutet, folgt der Sunnah des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Auch sagten manche Gelehrte, und das ist überliefert, dass mit den Befehlshabern gemeint sind die Gelehrten. Das heißt, gehorcht Allah und gehorcht dem Gesandten und den Gelehrten unter euch. Und das ist zweifellos auch dabei, logischerweise. Denn dadurch geht es den Menschen in einer Gesellschaft gut. Und dadurch gibt es Ordnung, indem sie dem Regierenden gehorchen, solange er ihnen keine Sünde aufruft. Und indem alle Leute den Gelehrten gehorchen, denn sie wissen ja, was haram ist und was halal ist. Und niemals wird ein Regierender erfolgreich sein, wenn er nicht also religiöse Gelehrte als Berater hat. Denn wie soll er denn wissen, was halal ist und was haram ist? Wenn ihr miteinander über etwas streitet, dann bringt es vor Allah und den Gesandten. Wenn ihr wirklich an Allah und den jüngsten Tag glaubt. Dieser Vers, liebe Geschwister, den wollen wir versuchen, selbst umzusetzen, wie wir alle Verse versuchen umzusetzen. Wenn du dich mit deinem Bruder über irgendetwas streitest, das gehört mir, nein, das gehört dir nicht, du hast es kaputt gemacht, nein, ich habe es nicht kaputt gemacht, das habe ich dir gesagt, nein, ich habe dir es nicht gesagt, ich habe dir das Geld doch gegeben, nein, ich habe dir das Geld nicht gegeben, wie viel Geld war es denn nochmal, habe ich vergessen, egal was, über was du dich streiten wirst mit deinem Bruder, die Gelehrten des Fiqh, die Gelehrten der islamischen Rechtsprechung haben darüber schon geurteilt. Gemäß dem Koran und der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und du bist nicht der Erste, dem das passiert. Vor dir gab es aber Milliarden von Menschen, die das auch passiert ist. Entweder in gleichen oder in ähnlichen Fällen. Und du glaubst doch auch, dass die Scharia ein Gesetz ist, das ein allumfassendes Gesetz ist. Das heißt, dass die Scharia ein Gesetz ist, das gut ist und richtig ist und gültig ist zu jedem Zeitpunkt bis zum jüngsten Tag und auch für jeden Ort. Deswegen, egal was du für eine Angelegenheit hast, egal welche Sache du dich uneinig bist, streitest mit jemand anderes, so musst du wissen, dass es dafür schon eine Entscheidung, einen Rechtsspruch gibt von Allah, dem Propheten sallallahu alaihi wasallam oder von eben den Gelehrten hinterher oder von den Sahaba radiallahu anhum. Und deswegen, wenn ihr miteinander über etwas streitet, dann bringt es vor Allah, dem Koran und vor den Gesandten eben der authentischen Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wenn ihr wirklich an Allah und den jüngsten Tag glaubt, dies ist also ein Zeichen des Iman. Und etwas dies nicht zu tun, ist ein Zeichen des Kuffer. Wie jemand, der zum Beispiel mit seinem, zum Beispiel ein Mann, eine Frau, sind sich uneinig über irgendetwas. Zum Beispiel nach der Scheidung. Die wissen nicht, wem gehört der Besitz und so. Ich rede von Muslimen natürlich, ja. Und dann gehen sie zum Richter und lassen den Richter entscheiden, wem was gehört. Ja. Oder lassen die Richter entscheiden, wie viel Unterhalt ein Mann zahlen muss und was er zahlen muss und so weiter und so fort und berufen sich und dann die Frau beruft sich dann nach der Scheidung auf das Rechtsurteil des Richters, des Kafirs, weil er gerichtet hat und sie denken dann, das hilft ihnen. Aber es hilft ihnen nicht, weil der Richter kann ja nicht etwas, was bei Allah subhanahu wa ta'ala haram ist, halal machen oder etwas, was Allah subhanahu wa ta'ala halal ist, haram machen. Das geht doch gar nicht. Das heißt, selbst wenn ein Richter einem Ehepartner etwas zuschreibt, was ihm nicht zusteht, so ist die Sache noch lange nicht halal für die Person. Und das hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam also einem deutlich gemacht. Und deswegen in Angelegenheiten, wo der Islam schon gerichtet hat, zu Kuffar zu gehen, dass sie für einen richten, ist zweifellos, liebe Geschwister, eine Form des Kuffar. Und ist zweifellos eine Widersetzung dem, was Allah subhanahu wa ta'ala hier gesagt hat. Und ist zweifellos ein Anzeichen dafür, dass man eben nicht an Allah in den jüngsten Tag glaubt. Und Allah sagte, dies ist am besten und am ehesten ein guter Ausgang. Und das bedeutet genau das Gegenteil für die Leute, die es nicht tun. Das ist dann für sie am schlechtesten und am ehesten ein schlechter Ausgang. Möge Allah uns davor bewahren. Aber diese Sache, liebe Geschwister, die muss man umsetzen. Und deswegen, wenn du dir in einer Sache nicht sicher bist, dann frag doch einen Gelehrten und frag doch nach. Und wenn du dich streitest mit einem Muslim, sag zu ihm, warum gehen wir nicht zum Imam der Moschee so und so, der sich ja auskennt im Koran, der Sunna, und lassen wir ihn urteilen in dieser Sache, bevor wir zu einem Kafir gehen, der zwischen uns richtet, nicht nach der Scharia, nicht nach dem Gesetz Allahs. Ja. Denn was geschieht, was sagt Allah subhanahu wa ta'ala über solche Leute, die so etwas tun, das können wir, liebe Geschwister, im folgenden Vers lesen. Aber bevor wir weitergehen, Dieser 59. Vers, den wir gerade eben gelesen haben, über ihn sagte, darüber sagte Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, anna nazalat fi Abdullah ibn Qais ibn Adi, ba'athahu an-Nabiy sallallahu alayhi wa sallam fi sariyatin. Er sagte, dass der Prophet, dass dieser Aya herabgesandt worden ist in Bezug auf einen Mann namens Abdullah ibn Qais, den der Prophet sallallahu alaihi wasallam in einem Feldzug geschickt hat. So viel. Und außerdem, liebe Geschwister, damit wir verstehen, was es mit diesem Gehorchen, den Befehlsabern auf sich hat, gibt, den Hadith, den ich gerade gelesen habe, der ist also bei Muslim und bei Abu Dawud und vielleicht auch noch anderswo, der Prophet sallallahu alaihi wasallam erzählt uns einen Hadith, überliefert von Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu wardah. Er sagte, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam einmal einen Feldzug, also einige Sahaba, einige Soldaten geschickt hat zu einem Feldzug. Und ein Mann von den Ansar war dann der Führer dieser Kompanie. Da war der Führer dieses Feldzuges, der Amir. Und irgendwas hat ihn zornig gemacht. Daraufhin hat er seinen Leuten Folgendes gesagt, hat ihnen angeordnet, dass sie Brennholz zusammen sammeln sollen. Und dieses Brennholz, was sie gesammelt haben, haben sie dann auf einen Haufen getan, als wollten sie Feuer machen. Und dann sagte er zu ihnen, zünde das Feuer an, und zünden sie das Feuer an. Und dann hat er zu ihnen gesagt, jetzt tretet ihr alle in dieses Feuer ein und verbrennt euch selbst. Die Leute waren sich jetzt nicht sicher, was sie da machen sollen. Sie kamen zum ersten Mal in eine Situation, wo jemand, der ihr Befehlshaber ist und vom Propheten sallallahu alaihi wasallam sogar eingesetzt worden ist, ihnen etwas anordnet, was ihnen also sehr zweifelhaft vorkam. Manche von ihnen hatten vorgehabt, in dieses Feuer einzudringen, und andere haben gesagt, also die wollten beinahe rein, ja, aber haben es nicht gemacht, und die anderen haben gesagt, da stimmt was nicht. Wir sind doch zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gegangen, um vor dem Höllenfeuer zu fliehen. Wie kann es dann sein, dass wir ins Feuer jetzt hineingehen sollen? Und als dann das Feuer ausgegangen ist und niemand hineingegangen ist, natürlich war dann der Führer damit zufrieden, und sie teilten das dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit. Und was sagte er sallallahu alaihi wasallam? Er sagte, alayhi salatu wassalam, لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة الطاعة في المعروف. Er sagte, wenn sie in dieses Feuer eingetreten wären, dann wären sie aus ihm bis zum jüngsten Tag nicht mehr herausgekommen. Die Gehorsamkeit leistet man nur in Dingen, die erlaubt sind. Die Gehorsamkeit leistet man nur in Dingen, die erlaubt sind. Und das ist, wie gesagt, liebe Geschwister, ein Beweis für das, was wir vorhin gesagt haben. Der Hadith ist übrigens bei Bukhari und bei Muslim überliefert. Aber die meisten Leute brauchen diesen Hadith weniger als die anderen Hadithe, in denen der Prophet sallallahu alaihi wasallam angeordnet hat, dass man gehorchen soll, auch wenn es einem nicht gefällt, wie im folgenden Hadith bei Muslim überliefert, in dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, ala al-mar'i al-muslim السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, der Muslim muss hören und gehorchen, ob es ihm gefällt oder nicht gefällt. Es sei denn, man ordnet ihm an, eine Sünde zu begehen. Wenn man ihm anordnet, eine Sünde zu begehen, dann gibt es kein Hören und kein Gehorchen. So, dann gucken wir uns den nächsten Vers an. Wie weit sind wir in der Zeit fortgeschritten? Noch ein paar Minuten haben wir, Alhamdulillah. Allah sagte, siehst du nicht jene, die behaupten, an das zu glauben, was zu dir als Offenbarung herabgesandt worden ist? und was vor dir herabgesandt wurde. Während sie sich in Entscheidungsfragen an falsche Götter wenden wollen, wo ihnen doch befohlen worden ist, sie zu verleugnen oder es zu verleugnen. Aber der Satan will sie weit in die Irre führen. Siehst du nicht jene, Allah subhanahu wa ta'ala spricht den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam an, siehst du nicht jene, die behaupten, an das zu glauben, was zu dir herabgesandt worden ist. Und das Sehen hier ist nicht gemeint mit dem Auge, sondern hier ist gemeint das Sehen mit dem Herzen. Denn hier geht es um Heuchler. Hier geht es um Munafiqin, Zanadiqa. Man kann sie nicht mit dem Auge direkt sehen, sondern man erkennt sie mit dem Herzen und natürlich auch mit dem Auge in dem Sinne, weil ein Heuchler begeht bestimmte Taten, und die ein gläubiger Mensch nicht begeht. Siehst du nicht jene, die behaupten, an das zu glauben, was zu dir als Offenbarung herabgesandt worden ist? Also siehst du, Muhammad sallallahu alaihi mit deinem Herzen nicht jene Heuchler, die behaupten, an das zu glauben, die glauben aber wirklich nicht, was zu dir herabgesandt worden ist vom Koran und auch was vor dir herabgesandt wurde, die Tora, die Injil, Zabur und was auch immer Allah subhanahu wa ta'ala herabgesandt hat, während sie sich in Entscheidungsfragen an falsche Götter wenden wollen. Wo ihnen doch befohlen worden ist, sie zu verleugnen oder es zu verleugnen. Was ist mit falschen Göttern gemeint? Das arabische Wort kommt vorher, Tarut. Und Tarut kommt vom Verb Tara. Und Tara bedeutet, also seine, etwas zu überschreiten. Ja? Allah subhanahu wa ta'ala beschrieb das Meer oder das Wasser zur Zeit von Nuh alayhi salam, Noah, als er hatte Dua gemacht gegen, also Allah subhanahu wa ta'ala hat Dua gemacht gegen, gegen die Leute. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat ja die Leute alle dann ertrinken lassen. Und diese gewaltigen Fluten, die es gegeben hat, über die sagte Allah subhanahu wa ta'ala, Taghalma, das heißt, das Wasser hat dann schon seine Grenzen überschritten. Also es hat so viel Wasser herausgekommen, wie normalerweise nicht herauskommt. Ja? Und das ist die sprachliche Bedeutung. Und Tarut in unserer Akhida bedeutet jemand, der entweder jemand, der jemanden anderes anbetet außer Allah, der ist selbst ein Tarut, das heißt jemand, der einen anderen anbetet außer Allah, oder diejenigen Dinge, die angebetet werden neben Allah, während sie damit zufrieden sind. Also wenn jemand angebetet wird und damit zufrieden ist, dass er angebetet wird, das ist auch ein Tarut. Also diese zwei Formen gibt es. Und Allah weiß am besten Bescheid. Und warum haben wir gesagt, zwei Voraussetzungen, erstens wird angebetet und zweitens ist er damit zufrieden, weil sonst wäre der arme Isa a.s. auch dabei. Ja. Isa a.s., der wird auch angebetet, Jesus Christus, der Messias, wird angebetet, aber der ist nicht damit zufrieden. Und Maria a.s., die wird auch angebetet, aber die ist nicht damit zufrieden. Ja. Und wie viele Menschen angebetet werden, sind trotzdem nicht damit zufrieden. Muhammad s.a.w. wird angebetet, teilweise und ist trotzdem nicht damit zufrieden. Ja. Deswegen ist er noch kein Barut. Ja, sondern er ist einfach, er ist der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam. Ja, wie dem auch sei, dieser fünfte, dieser 60. Vers, wie ihn sagte Abdullah ibn Abbas, kana Abu Burdat al-Aslami kahinan yaqti bayna al-Yahud. Er sagte, dass es gab einen Mann, der heißt Abu Burda al-Aslami, er war ein Wahrsager, und er pflegte zwischen den Leuten zu richten. Also er pflegte Richter zu spielen zwischen den Leuten. Und er sagte, Ibn Abbas sagte eben, dass dieser Vers herabgesandt worden ist in Bezug auf diesen Menschen. Das heißt, die Leute haben sich zu ihm gewandt, obwohl sie behauptet haben, gläubig zu sein. Also sie behaupten, Muslime zu sein. Und sie behaupten, an den Koran zu glauben und an die Sunna und an das Evangelium und was nicht was. Aber sie gingen dann zu diesem Wahrsager, der ihnen dann gerichtet hat. Ja? Das ist genau das Gleiche, wie wir vorhin erwähnt haben. Jemand, der glaubt an den Koran und an die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, aber er lässt Allah nicht richten in seiner Angelegenheit, sondern geht lieber woanders hin. Das ist ein Widerspruch im Iman. Das ist ein Widerspruch, das ist Heuchelei. Das ist Heuchelei der Tat. Ja? Aber wenn man sie noch im Herzen trägt, dann ist es die große Heuchelei. diese Überlieferung über sie sagte Ibn Hajar, dass der Isnad Jayyid ist. Und Ibn Abbas sagte in einer anderen Überlieferung, die Ibn Kathir rahimahullah überliefert hat, dass eben manche Muslime zu diesen Tawarit gegangen sind, diesen Tawarut gegangen sind, und sie haben für sie gerichtet, und daraufhin hat Allah subhanahu wa ta'ala diesen Vers abgesandt. Und eben gemeint ist mit manchen Muslimen, manche, die von denen man dachte, dass sie Muslime wären, aber sie sind es nicht. Und der Isnad ist sahih, wie Ahmed Shakir rahimahullah sagte. Und Amr al-Sha'bi rahimahullah, einer der Tabi'in, über ihn ist authentisch überliefert, aber er ist eben ein Tabi'i, das heißt der Hadith ist maqtu'. Er sagte, dass ein Jude sich mit einem Heuchler streitete oder stritt. Und dieser Heuchler, also angeblich ein Muslim, hat sich irgendwie verzankt mit dem Juden. Und der Heuchler hat dann gesagt, ich möchte gerne zu einem Juden gehen, dass er zwischen uns richte. Weil der Jude bekannt dafür ist, dass er sich bestechen lässt. Und der andere Jude sagte, nee, ich möchte lieber zu den Muslimen gehen, weil die Muslime sich eben nicht bestechen lassen. Und dann einigten sie sich darauf, weder dahin noch dahin zu gehen, sondern zu einem Wahrsager zu gehen. Und das ist also wahrscheinlich das Gleiche, was wir vorhin erwähnt haben, über Ibn Abbas, radiallahu anhuma. Und daraufhin wurde dieser Vers abgesandt. Und das ist bei At-Tabari überliefert. Es gibt auch Überlieferungen, dass hiermit ganz konkret, welcher Jude gemeint ist, Ka'b ibn al-Ashraf, das ist einer der gelehrten Schriftgelehrten, jüdischen Schriftgelehrten gewesen damals, aber darüber habe ich also keine authentische Überlieferung gefunden. Also siehst du nicht jene, die behaupten, an das zu glauben, was zu dir als Offenbarung herabgesandt worden ist und was vor dir herabgesandt wurde, während sie sich in Entscheidungsfragen an falsche Götter wenden wollen. Das heißt, wen hat Allah als falsche Götter bezeichnet, damit wir auch diesen Begriff mal verstehen? Leute, die richten nach jemand etwas anderem, was Allah subhanahu wa ta'ala herabgesandt hat. Und obwohl sie wissen, dass das, was Allah subhanahu wa ta'ala herabgesandt hat, besser ist, ja, und trotzdem wollen sie nicht nach dem richten, was Allah subhanahu wa ta'ala herabgesandt hat. Sind sie Kuffar oder nicht? Das hängt ab von dem, was sie in ihren Herzen tragen, wie die Gelehrten gesagt haben. Wenn sie zum Beispiel sagen, wir glauben, dass das Gesetz, was wir geschrieben haben, gleichwertig ist wie die Scharia Allahs, dann sind sie Kuffar. Oder wenn sie sagen, dass das Gesetz, was wir geschrieben haben, ist besser als die Scharia, sind sie ebenfalls Kuffar. Oder wenn sie sagen, die Scharia ist heutzutage nicht mehr anwendbar, sie ist veraltet, galt nur damals, dann sind sie auch Kuffar, selbst wenn sie nach der Scharia dann noch richten würden sogar. Ja? Weil es ist der erste Punkt ist, erstmal gucken wir, was glauben sie tatsächlich im Herzen. Allerdings, wie die Gelehrten gesagt haben, wenn jemand zum Beispiel gezwungenermaßen richtet nach etwas, was Allah was der Scharia widerspricht, wenn er wirklich gezwungen ist, ja, dann ist er nicht aus dem Islam ausgetreten. Und es gibt Bücher, die darüber geschrieben worden sind, an die man sich dann wenden kann, wenn man noch mehr Details haben möchte. Ja, und das ist die Frage, die Allah stellt, sehr rhetorisch. Ja, siehst du nicht jene, die behaupten, dass sie Muslime zu sein, und dann gleichzeitig, wenn sie irgendwas haben, wo sie eine Entscheidung treffen müssen, gehen sie zu ihren falschen Göttern. Obwohl ihnen doch gerade befohlen worden ist, ungläubig ihnen gegenüber zu sein. Du darfst ja gar nicht daran glauben, dass das, was andere Menschen ein Gesetz schaffen, besser ist als die Scharia. Das darfst du ja gar nicht. Das ist ja von dir gerade verlangt worden, dass du dich nur Allah zuwendest und Allah Entscheidungen treffen lässt. Ja. Und sowohl dem Juden ist anbefohlen worden, dass er sich nicht dem Tawarut zuwendet, nämlich in der Tora. Und genauso diesen Muslim, der behauptete, Muslim zu sein, ist auch angeordnet worden im Koran, dass er sich eben nicht dem Tawarut zuwendet. Aber der Satan will sie weit in die Irre führen. Und somit lernen wir und wissen wir, dass es haram ist, dass man jemanden zum Richter nimmt in seinen Angelegenheiten, der nicht nach dem errichtet, was Allah subhanahu wa ta'ala herabgesandt hat, solange es jemanden gibt, der eben dazu imstande ist. Also solange es jemanden gibt, der sich eben auskennt und nach dem Islam richten kann. Und wir lernen daraus, dass es Pflicht ist für uns, ungläubig dem gegenüber zu sein, was andere Leute an Gesetze machen. Das heißt, konkret, wenn jemand zum Beispiel Entscheidungsfragen, weil das einfach ein alltägliches Brot ist, oder in Erbfragen, nehmen wir mal diese Erbfragen, wenn jemand zum Beispiel stirbt, dann muss eben sein Erbe so verteilt werden, wie Allah subhanahu wa ta'ala es will und wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam gerichtet hat. Und man darf auf keinen Fall zum Beispiel sagen, ja, aber der Richter hat mir das zugeschrieben und deswegen darf ich das haben. Das wäre eine sehr gefährliche Sache, was dir dein Iman kosten könnte. Und Allah weiß am besten Bescheid. Ich würde sagen, wir machen hier Stopp, weil wir dann jetzt hier schon unsere Zeit überschritten haben. Und Allah weiß am besten Bescheid. Wa sallallahu wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira.